Heute Nacht wird durchgemacht. Wow, wow. Einfach mit und wir sehen, was sich so ergibt. Fühl den Bass, das geht ready, set, go, go. Einfach mit, diese Nacht, ihr love the repeat. Heute Nacht wird durchgemacht. Wow, wow.